بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen heute an dem genau gleichen Punkt weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Und zwar, wir hatten das Kapitel angefangen, Babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. Das heißt, in diesem Unterkapitel geht es um Folgendes: um denjenigen, der etwas von Allahs Namen und oder Eigenschaften leugnet. Und da hatten wir einige Unterpunkte erwähnt, ein paar so kleine Untersuchungen erwähnt. Und die nächste Untersuchung lautet die Einteilung dieser Eigenschaften Allahs. Über die Namen hatten wir schon gesprochen. Und jetzt sprechen wir unter anderem über folgendes Thema, und zwar die Einteilung der Eigenschaften Allahs. Die Gelehrten teilen die Eigenschaften Allahs in drei Kategorien ein. Einmal Dhatiyya, das heißt Eigenschaften seines Wesens. Und man nennt sie auch Ma'nawiyya, das heißt so viel so wie Eigenschaften im abstrakten Sinne, wenn man das vielleicht so übersetzen kann, aber darauf gehen wir gleich ein. Und als zweites dann Fi'liyya, das sind die Eigenschaften seiner, das heißt die seine Taten, die Eigenschaften, die als Taten gesehen werden. Und Al-Khabariyya. Und was das genau bedeutet, werden wir gleich sehen. Erst einmal Al-Dhatiyya, die ersten, das heißt die Eigenschaften seines Wesens. Das sind diejenigen Eigenschaften, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala immer beschrieben wird. Das heißt, er hat diese Eigenschaft schon immer gehabt und wird sie auch immer weiterhin haben und hat sie auch zu jeder Zeit. Also nicht zu manchen Zeiten hat er die Eigenschaften, zu anderen Zeiten nicht. Nein, zu jeder Zeit hat er diese Eigenschaften. Dazu gehört As-Sam' wal-Basar, das heißt, dass Allah hören kann, dass Allah sehen kann. Das sind also gemeint mit abstrakt, mit abstrakten Eigenschaften. Ja? Und das sind Eigenschaften seines Wesens. Diese Dinge sind Eigenschaften seines Wesens. Die zweite sind die Al-Fi'liyya, das heißt die Eigenschaften seiner Taten. Die hängen ab davon, ob er sie gerade begeht oder nicht begeht. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas Bestimmtes tut, dann beschreiben wir ihn mit dieser Eigenschaft. Und wenn er es nicht tut, dann beschreiben wir ihm diese Eigenschaft nicht. Ja? Wie zum Beispiel An-Nuzul ila Sama' al-Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, wisst ihr, steigt im letzten Drittel jeder Nacht zum untersten Himmel herab. Und diese Eigenschaft hat er, während er das macht. Ja? Aber dann natürlich sonst nicht. Das heißt, hängt von seiner Tat ab. Wenn er will, macht er das, und wenn er will, macht er es nicht. Dass sich Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron erhoben hat, seine Eigenschaft der Tat, seine Tat, die er gemacht hat. Ja? Das Sprechen im Sinne von, dass er manchen Leuten spricht und manchen also direkt unmittelbar spricht, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit Moses direkt gesprochen hat, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkt gesprochen hat. Diese Eigenschaft in diesem Sinne, heißt es, hat er in dem Moment, während er mit Allah, mit jemandem gesprochen hat. Ja? Ansonsten die Eigenschaft Al-Kalam gehört natürlich zu Allahs Eigenschaften, die er immer innehat. Also auch zu den As-Sifat Al-Dhatiyya. Dann die dritte Kategorie sind die Eigenschaft Al-Khabariyya. Auf Arabisch Khabar bedeutet so viel wie Akhbara oder Khabar bedeutet die Bekanntgabe. Al-Khabar bedeutet die Bekanntgabe, die Auskunft, die Nachricht, die Mitteilung. Das heißt, etwas, das uns über Allah subhanahu wa ta'ala mitgeteilt wurde. Und dazu gehört folgende Dinge. Wenn wir sie auf einen Menschen beziehen würden, würden wir von Teilen sprechen. Aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala dürfen wir natürlich nicht Allah subhanahu wa ta'ala in Teile einteilen, sondern wir sagen einfach nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Und das heißt, wir nennen sie Khabariyya, weil sie, also Mitteilung, weil sie uns im Koran, der Sunna mitgeteilt worden sind. Und genauso tragen wir sie einfach weiter. Und zwar, wie zum Beispiel, also, und diese Dinge haben eben nichts zu tun mit Taten. Ja? Und sie sind auch keine abstrakte Bedeutungen, sondern sie sind Wirklichkeiten. Nur, für den Menschen sind es Teile von ihm. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnen wir ihn einfach so damit, weil Allah subhanahu wa ta'ala sich eben damit bezeichnet hat. Dazu gehört das Gesicht. Dazu gehört die Augen, dazu gehört der Unterschenkel, dazu gehört die Hand, und weil dies eben im Koran und in der authentischen Sunna so überliefert worden ist. Die nächste Untersuchung bezüglich der Eigenschaften lautet, oder ist folgende: die Eigenschaften Allahs sind mehr als die Namen. Die Eigenschaften Allahs sind mehr als die Namen. Warum? Weil jeder Name beinhaltet eine Eigenschaft, aber nicht jede Eigenschaft beinhaltet einen Namen. Beispiel dafür, wenn wir zum Beispiel den Namen Ar-Rahman nehmen, der Al-Abama, so wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das ergibt sich aus den Namen. Dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich genannt hat, Ar-Rahman, der Al-Abama, hat er die Eigenschaft, barmherzig zu sein. Logisch, weil wir gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala verdient seinen Namen. Also er wird seinen Namen gerecht. Bei Menschen ist nicht so. Bei Menschen, haben wir letztes Mal auch erwähnt, der Mensch kann Abdullah heißen, aber trotzdem ist er kein wirklicher Diener Allahs. Und der Mensch kann Ali heißen, und Ali heißt Hohe, und trotzdem kann er zu den erniedrigsten Menschen der Gesellschaft gehören. Und so weiter und so fort. Der Mensch kann auch Muslim heißen, ja, und trotzdem ist er eigentlich kein gottergebener Mensch. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen, er wird diesen Namen natürlich gerecht. Also, Ar-Rahman, der Al-Abama, bedeutet automatisch, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch erbarmt. Aber umgekehrt, das gilt nicht. Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass er über manche Völker zornig geworden ist. Oder mit manchen Leuten zornig geworden ist, also wütend geworden ist. Oder über manche Leute verflucht er sie sogar. Okay? Dürfen wir jetzt aus dieser Ziffer, aus dieser Eigenschaft von den Taten, ne? Seine Tat natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat jemand verflucht, seine Tat. Dürfen wir aus dieser Tat sagen, Allah ist der Verfluchende, der Fluchende? Ne? Nein, dürfen wir nicht. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird mit bestimmten Leuten, wie er zornig geworden ist über die Kinder Israels, dürfen wir jetzt Allah bezeichnen als der Zornige, Al-Ghadib oder so, oder Al-Ghadban oder sowas? Nein, dürfen wir nicht. Und jeder, der ein gesundes Gewissen hat, gesundes Gemüt hat, weiß, dass es auch dann auch kein schöner Name ist. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gehören erstmal den schönsten Namen, und das sind sicherlich keine schönen Namen. Ja? Und jetzt wissen wir auch, warum es falsch ist, was manche Leute aufhängen, diese Namen, wo diese 99 Namen, diese aufhängen in den Moscheen oder anderswo, weil da sind eben genau das da passiert. Dort haben sie bestimmte Eigenschaften, die Allah hat, einfach einen Namen daraus gemacht. Und das kann ja nicht sein, ja. Das darf man nicht. Auch wenn die Namen nicht schlimm sind. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet sich als derjenige, der Tote lebendig macht und Lebendige sterben lässt. Yuhyi wa yumit. Aber Allah subhanahu wa ta'ala dürfen wir jetzt nicht den Namen geben, sagen Al-Muhyi al-Mumit, derjenige, der lebendig machen, der die Toten lebendig macht und derjenige, der die Lebendigen sterben lässt. Das dürfen wir nicht draus machen, ja. Wenn es ein schöner Name wäre, Allah hätte uns mitgeteilt. Ja? Aber wir dürfen nicht aus einer Eigenschaft einen Namen machen. Drittens, dritte Untersuchung oder dritter Unterpunkt. Alles, womit Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst beschrieben hat, ist wirklich so, wie er sich damit beschrieben hat. Nur, dass wir halt aufpassen und zwei Dinge meiden müssen. Und das eine nennt man At-Tamthil und das andere nennt man At-Takif. Und zwar At-Tamthil bedeutet folgendes, und zwar Gleichsetzung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surah Ash-Shura, Vers 11, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Das heißt, nichts ist ihm gleich, und er ist doch der Allhörende und der Allsehende. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala eben verboten, dass wir ihm irgendwie gleichsetzen. Gleichsetzung bedeutet was? Gleichsetzung würde bedeuten, wenn jemand sagen würde, irgendeine von diesen Eigenschaften, die wir erwähnt haben, trifft auf den Menschen genauso zu. Allah subhanahu wa ta'ala ist zum Beispiel steigt zum untersten Himmel hinab. Wenn jemand sich jetzt vorstellt, dass wie ein Mensch, der von der Leiter runtersteigt, das wäre Kufr. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so wie wir, und Allah ist kein Mensch, der so runtersteigt wie wir, sondern bei ihm ist eben anders. Und wie anders, das wissen wir nicht. Und das müssen wir auch nicht wissen und können wir auch nicht wissen, weil es uns gar nicht mitgeteilt worden ist. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das bedeutet eben nach einer Auslegung genau dasselbe. Und zwar, so prägt Allah keine Gleichnisse. Also macht kein Gleichnis Allah, wie Allah ist, und dann macht ihr einen Vergleich, wie das bei anderen so sein könnte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, denn Allah weiß und ihr aber wisst nicht. manche Gelehrte oder manche Leute, vorsichtiger zu sein, verwenden statt dem Begriff Temthil, und den wollen wir uns bitte merken, den Begriff Temthil, das ist diese Gleichsetzung, manche verwenden statt diesem Begriff Temthil einen anderen Begriff, nennt man Tashbih. Und beides ist ähnlich, aber Temthil, wie wir gerade gesagt haben, heißt Gleichsetzung. Du sagst, eine ist gleich wie das andere. Und Tashbih heißt Ähnlichkeit, dass du sagst, es gibt eine Ähnlichkeit. Und der erste Begriff ist aber besser. Der Begriff Temthil ist besser als den Begriff Tashbih zu verwenden. Warum? Weil erstens Allah subhanahu wa ta'ala im Koran den Begriff Temthil verwendet hat. Als er sagt, laysa kamithlihi shay. Ja? Das heißt, nichts ist ihm gleich. Zweitens, es gibt immer eine gewisse Ähnlichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich zum Beispiel als Al-Hay bezeichnet, der Lebendige. Ja. Wir Menschen sind auch lebendig. Ja. Aber Allahs Leben ist eben vollkommen. Aber die Ähnlichkeit ist da. Wir beide sind nicht tot. Okay. Allah ist nicht tot, wir sind auch nicht tot. Ja. Und insofern, die Ähnlichkeit im ursprünglichen Sinne ist vorhanden. Aber die Wirklichkeit ist davon anders. Und deswegen, den Begriff Tashbih zu verwenden, und zwar Ähnlichkeit, ist nicht so gut wie den Begriff Temthil zu verwenden. Und manchmal werden die Ahle Sunnah und Jama'a auch beleidigt mit diesem Begriff, mit diesem Tashbih-Begriff, werden als Al-Mushabbiha bezeichnet, und zwar von den Ash'ariya, weil sie ja gerade diese Sachen alle uminterpretieren, oder viele, die meisten Sachen davon uminterpretieren, bis auf 7 dieser Eigenschaften. Und Al-Mushabbiha im eigentlichen Sinne, wenn man da nicht glauben würde, dann würde der Sinn gar kein, da würde das Wort gar keinen Sinn machen. Also wenn wir sagen, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Al-Hay, der Lebendige, dieser Name Allahs, der die Eigenschaft Lebendige sein beinhaltet. Und wenn wir sagen, zwischen diesem und der Eigenschaft des Lebendigsein beim Menschen gibt es keinen Zusammenhang, dann warum heißt Allah der Lebendige und warum heißen wir überhaupt lebendig? Ja? Also dann wäre das also ein Widerspruch an sich. Des Weiteren, darauf habe ich gerade schon hingewiesen, weil die Leute mit diesem Begriff Tashbih, also diesen Tashbih-Begriff, zweideutig verwenden. Manche verwenden ihn für Ahle Sunnah Jama'a und manche verwenden ihn eben für die anderen, die Allah gleichsetzen mit ihrer Schöpfung. Und weil dieser Begriff eben nicht, also nur von einer Gruppe richtig verwendet wird, muss man eben aufpassen, was man sagt, damit man immer von der gleichen Sache spricht. Die zweite Sache, wovor wir uns fernhalten müssen bei den Eigenschaften, ist At-Takyif. At-Takyif, auf Arabisch Kaifa heißt einfach wie. Kaifa heißt wie. Und At-Takyif heißt eben, gemeint ist, irgendwie das Wie zu beschreiben. Das Wie zu beschreiben, das Wie zu hinterfragen, sich zu fragen, wie ist die Wirklichkeit, wie sieht diese Eigenschaft Allahs tatsächlich aus. Und wer das macht, wer heißt es, sündigt, zweifellos, und ist eine gefährliche Sache, und das ist genau das, und ist eine Bid'a, wie Imam Malik rahimahullah sie bezeichnet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eben verboten, dass wir uns über Dinge unterhalten, über die wir kein Wissen haben. Also in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala wissen wir nur das, was uns mitgeteilt wurde. Und wenn jetzt jemand anfängt zu überlegen, wie Allah aussehen könnte und so, oder wie seine Eigenschaft sich verwirklichen könnte, wie hat das stattgefunden, wie steigt er im letzten Drittel der Nacht hinab, das wäre verboten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte mehrere verbotene Dinge und nacheinander immer schlimmer. Und dann das Schlimmste, sagt er, Al-Shirk. Und dann sagt er noch Schlimmeres als Al-Shirk, sagt er, und zwar, dass ihr über Allah etwas sagt, wovon ihr kein Wissen habt. Weil das ist also noch schlimmer im eigentlichen Sinne als Al-Shirk, weil der Ursprung von Al-Shirk ist ja, dass man über Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, wovon man kein Wissen hat. Und Allah sagte ebenfalls, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Er weiß, was vor ihnen liegt, und er weiß, was hinter ihnen liegt, aber sie umfassen mit ihrem Wissen ihn nicht. Sie umfassen, die Menschen umfassen mit ihrem Wissen oder die Schöpfung Allah nicht. Ja? Und ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ. fest, ihn umfassen die Blicke nicht, oder ihn erfassen die Blicke nicht, aber er erfasst ja wohl die Blicke. Und es ist egal, ob jemand sagt, also ich stelle mir die Eigenschaft Allahs vor, indem ich es ausspreche, oder einfach nur daran denke, wie es sein könnte. Ja? Denn ihr wisst ja die Sache von Imam Malik, rahimahullah, als er gefragt worden ist über, wie hat Allah subhanahu wa ta'ala sich über den Thron erhoben, dann hat er gesagt, dass die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist unbekannt, und das zu hinterfragen ist eine verbotene Neuerung in der Religion. Und wir haben auch gelernt, dass Imam Malik ibn Anas rahimahullah nicht der erste war, der diese Antwort gegeben hat, sondern Imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala hat in seinem Buch Al-Ulu über Salama radiallahu anha diese gleiche Sache überliefert, und da wurde sie auch in dieser Sache gefragt, und da hatte sie genau die gleiche Antwort also gegeben. Ja? Und deswegen alle die Sachen, die Allah uns mitgeteilt hat, von, dass Allah zwei Hände hat, dass Allah zwei Augen hat und dass Allah die Sachen hat, darüber dürfen wir uns nicht vorstellen, wie die Sachen tatsächlich aussehen, sondern überlass die Sache einfach dem Jenseits. Ja? Wenn du inshallah eines Tages Allah subhanahu wa ta'ala sehen darfst, dann kannst du es dir vorstellen. Wie kann es sein, oder kann es überhaupt sein, dass man an etwas glaubt, was man nicht gesehen hat? Natürlich kann das sein, ja. Also wenn jemand uns mitteilen würde, dass es irgendwo ein Schloss gäbe und darin gibt es das und das und das und das, dann könnte man auch daran glauben, wenn es jemand ist, dem wir vertrauen können, dann glauben wir auch an diese Sachen, ohne die Sache tatsächlich gesehen zu haben, ohne das Schloss wirklich gesehen zu haben, von innen oder von außen. Und der uns das mitgeteilt hat, ist eben der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er über Jibril alaihi salam und Jibril vom Herrn der Welten selbst. Jetzt erwähnt der Autor rahimahullah ta'ala eine Aussage Allahs im Koran, die eben genau auf dieses Thema deutet, dass wir eben an alle Eigenschaften Allahs und Namen glauben müssen. Allah sagte: وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Ra'd im 30. Vers: Und sie sind dem Allerbarmer gegenüber ungläubig. Sprich, er ist mein Herr, es gibt keinen Gott außer ihm. Also Allah sagt, sie sind dem Allerbarmer gegenüber ungläubig. Wer ist mit diesem Vers gemeint? Und zwar die Kuffar von Quraysh. Denn sie haben geleugnet, dass Allah, sie waren nicht Allah gegenüber ungläubig. Das heißt, sie haben nicht gesagt, es gibt Allah nicht, oder wir glauben nicht an Allah oder was auch immer, sondern sie glaubten an Allah, aber sie glaubten nicht an Ar-Rahman, an diese Eigenschaft Ar-Rahman. Und das ist mit diesem Vers gemeint. Ja? Sie leugneten diesen Namen. Sie leugneten diesen Namen und wollten ihn nicht wahrhaben. Denn wir wissen ja, dass diese Leute damals an Allah geglaubt haben. Und sie glaubten auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer von allem ist. Und das ist ja die große Katastrophe gewesen. Sie glaubten an Allah und sie glaubten, dass er der Schöpfer von allem ist, wie Allah sagt im Koran. Und wenn du sie fragen würdest, wer hat die Himmel und Erde erschaffen, dann würden sie sagen Allah. Aber trotzdem haben sie ihn nicht alleine angebetet. Und das ist das Seltsame an der Sache. Das ist das Seltsame an der Sache. Wie dem auch sei, aber sie haben eben Allah subhanahu wa ta'ala geleugnet, ihren Namen geleugnet. Und zwar, Suhail ibn Amr überliefert uns, er sagte: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم. Und zwar sagte Suhail ibn Amr, als der Prophet صلى الله عليه وسلم den Friedensvertrag bei dem Feldzug von Hudaybiyah schreiben wollte, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Schreiber gesagt: Schreib Folgendes auf: Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Dann sagte Suhail, was den Allerbarmer angehört, Ar-Rahman, ich schwöre bei Allah, ich weiß gar nicht, was das ist, weiß ich nicht. Schreib hin, Bismik Allahum. Das heißt, in deinem Namen, oh Allah. In deinem Namen, oh Allah. Und insofern, sie haben diesen Namen geleugnet und das ist eben mit dieser Sache gemeint. Und jetzt wissen wir, jeder Mensch, der einen Namen Allahs leugnet oder eine Eigenschaft Allahs leugnet, ja, und wie wir am Anfang gesagt haben, keinen Beweis dafür hat, und natürlich gibt es keinen Beweis dafür. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er ist Ar-Rahman, und man leugnet das, oder Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt irgendeine Eigenschaft seiner Taten und man leugnet das, dann ist man aus dem Islam ausgetreten. Ja? Weil an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben, bedeutet an alles zu glauben, was Allah gesagt hat. Und jeder von uns weiß, wenn man nur einen Buchstaben vom Koran leugnet, ist man aus dem Islam ausgetreten. Und wie ist es dann, wenn man, wie heißt es, ein Wort leugnet oder, wie gesagt, also etwas Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin weist auch die Aussage Allahs in Surat al-Isra, قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sprich, ruft Allah an oder ruft den Al-Abama an. Egal, wenn ihr anruft oder egal, mit welchen Namen ihr ihn anruft, so gehören ihm die schönsten Namen. Ja? Und wenn jemand natürlich etwas leugnet, was Allah im Koran erwähnt hat, das ist natürlich Kufr. Und weil eben Allah klar deutsch gesagt hat, warum yakfuruna bir-Rahman, und sie sind dem Alabama gegenüber ungläubig. Und wenn man natürlich so etwas sagt, dann bezichtigt man ja Allah oder seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam der Lüge. Das am Ende der weitere Verlauf des Verses lautet, dass ein Nutzen, deswegen möchten wir ihn auch erwähnen, und zwar la ilaha illahu. Es gibt keinen Gott außer ihn. Und wir haben gesagt und öfter gesagt, dass eben dieser Ausdruck, es gibt keinen Gott außer ihm, gemeint ist, es gibt keinen wahren Gott außer ihm. Ja? Weil wir wissen, Götter im Sinne von Steine oder Menschen oder was auch immer, Dinge, die vergöttert werden, angebetet werden, gibt es viele. Aber wahre Götter gibt es nur einen. Und darauf, also wie gesagt, also sagt, weist Allah klar und deutlich im Koran hin. Und dann heißt es weiter, alayhi tawakkaltu, auf ihn vertraue ich. Und hier ist, also die Betonung liegt, auf ihn vertraue ich. Und der Satz ist auch im Arabisch genauso. Und so muss man es auch übersetzen. Und der Satz lautet nicht, ich vertraue auf ihn, ja, sondern auf ihn vertraue ich, ist eben eine Art Betonung. Wa ilayhi matabe, und meine Reue wendet sich an ihn, oder zu ihm ist meine Rückkehr. Und dieses matab ist eben die Taube, die das sich reuevoll zuwenden Allahs. Und die Taube, liebe Geschwister, hat bekannterweise fünf Voraussetzungen. Und die meisten Leute erwähnen immer nur drei. Aber die zwei zusätzlichen sind also, das ist vielleicht selbstverständlich, deswegen lassen sie manche Leute weg. Wir wissen, dass die wichtigste Voraussetzung bei der Taube ist, dass man eben das für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Das heißt, wenn man eine Sünde begangen hat und möchte, dass Allah einem vergibt, und deswegen wendet man sich ihm reuevoll zu. Die wichtigste Voraussetzung, damit Allah diese Tat annimmt, ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig ist. Dass man es nur für Allah macht. Kann man eine Sünde unterlassen für jemand anderes als Allah? Selbstverständlich kann man. Man kann, es gibt Sünden, die in Gesellschaften bis heutzutage, alhamdulillah, noch verpönt sind. Und wenn jemand wüsste, dass jemand eine bestimmte Sünde begeht in der Gesellschaft, dann wäre das also für ihn sehr schlecht für seinen Ruf. Und wenn er dann diese Sünde unterlässt, damit die Leute nichts über ihn schlecht sagen, dann hat das nicht für Allah getan. Ja. Oder wenn man eine Sünde unterlässt, damit die Ehefrau davon nicht Bescheid weiß. Oder wenn man eine Sünde unterlässt, damit der Vater nicht Bescheid weiß. Ja, das ist nicht für Allah gewesen. Zweitens, die zweite Sache, die zweite Voraussetzung, die viele Leute nicht erwähnen, ist, dass die Tauba muss natürlich zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Das ergibt sich auch, aber ist halt sehr entscheidend. Weil wir wissen auch, dass Pharaon hat auch Tauba gemacht. Nur das war eben dann schon dem Moment, wo er am Sterben war. Und deswegen wissen wir, wenn man am Sterben ist, ist die Tauba zu spät. Oder jeder von uns, der eine Sünde begangen hat und keine Tauba gemacht hat, wird nach dem Tod das bereuen. Und seine Reue wird noch stärker sein als in diesseits. Und er wird das für Allah machen, klar, weil es bleibt auch nichts anderes mehr übrig, ja. Und aber da reicht nicht mehr, weil eben der Zeitpunkt ist wiederum der falsche. Und drittens ist der wichtigste Kern sozusagen dieser Taube ist die Reue, dass man also wirklich diese Tat bereut, im Sinne von, dass das Herz also einem wehtut, weil man sich wünscht, diese Tat niemals begangen zu haben. Und die vierte, genauso wichtig, und deswegen nennen wir sie auch alle fünf Voraussetzungen, weil wenn eine fehlt, dann gilt die Tauba nicht. Und zwar, dass man eben mit der Sünde aufhört. Und nicht, dass man sagt, ich mache weiter. Also sobald man, wenn man eine Sünde hat, muss man jetzt alles dafür tun, dass man sie nicht mehr weiterhin tut. Also wenn jemand zum Beispiel eine Freundin hat und möchte Tauba machen, dann heißt es ab jetzt, er muss mit ihr Schluss machen. Ja? Oder wenn jemand, weiß nicht was, irgendein Tijara hat, irgendeinen Handel treibt, der verboten ist, dann muss er jetzt eben so schnell wie möglich damit aufhören. Ja? Dann die fünfte Voraussetzung ist, die fünfte Voraussetzung ist, dass man eben fest vorhat, nicht mehr zu dieser Sünde zurückzukehren. Dann gibt es noch einen sechsten Punkt, den wir auch alle kennen, und zwar, der gilt aber nicht immer, sondern der gilt, ihr wisst ja, wenn man eine Sünde macht, kann es sein, man hat nur Allahs Recht, nur solchen Anführungsstrichen, nur Allahs Recht also verletzt, aber das kann sein, dass man Allahs Recht verletzt hat und das Recht eines Menschen verletzt hat, wie zum Beispiel jemand, der eben, sagen wir mal, jemanden anders bestohlen hat, irgendwas genommen hat. Dann muss er natürlich dieses Recht wieder zurückgeben. Und vorher gilt keine Taube. Ja, sonst würde jeder erstmal klauen und danach Taube machen. Und dann geht's ihm gut. Das geht nicht. Des Weiteren, in Sahih al-Bukhari sagte Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu atta, und zwar, حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Das heißt, übersetzt, erzählt den Menschen Dinge, die sie verstehen können. Oder wollt ihr etwa, dass Allah und sein Gesandter der Lüge bezichtigt werden? Also Dinge, wortwörtlich heißt, ich habe es direkt so übersetzt, wie es, was es bedeutet. Weil wortwörtlich heißt es, erzählt den Leuten etwas, was sie kennen. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern es gemeint ist, den Leuten etwas erzählen, das sie verstehen können. Denn wie auch über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert worden ist, und zwar, إِنَّكَ لَن تُحَدِّثَ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلَغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. Er sagte radiallahu anhu, immer wenn du Leuten etwas Bestimmtes erzählst, was sie nicht begreifen können, wird es für einen Teil von ihnen eine Verführung sein. Ja, eine Verführung, eine Prüfung, also gemeint Verführung ist, vom Islam zu einer Sünde, im schlimmsten Fall zum Kuffer. Ja, weil wenn man etwas nicht verstehen kann, dann ist es öfter so beim Menschen, dass er dann die Sache leugnet und abstreitet und nicht daran glaubt. Und es wäre eigentlich seine Pflicht gewesen, daran zu glauben. Aber der Lehrer, der einem was erzählt, hätte den Leuten das eben auf bessere Art und Weise erzählen sollen, sodass sie es auch verstehen können. Und deswegen, wenn man also zum Beispiel sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt, und erzählt den Leuten etwas, was sie noch nie vorher gehört haben und was sie auch nicht begreifen können. Oder man sagt, Allah hat das und das im Koran gesagt und so. Und man weiß genau, die Leute leider, die haben vom Koran keine Ahnung, weil sie den Koran nie lesen. Und auch nie die Erklärung dazu lesen. Ja? Und weil sie eben weit entfernt sind vom Islam. Und dann erzählt man ihnen etwas, was ihnen seltsam vorkommt. Und dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, ach, was du erzählst, glaube ich nicht. Und insofern, leider, leugnen sie dann etwas vom Koran. Oder leugnen sie etwas von der Sunna. Und dann ist auch natürlich nicht nur er ist verantwortlich dafür, weil er dürfte nicht voreilig so etwas sagen, aber auch natürlich derjenige, der ihnen das beigebracht hat. Wenn jemand jetzt sagt, sollten wir deswegen alle Themen weglassen, die manche Leute nicht verstehen können, auch wenn sie brauchen, weil die Aqida-Angelegenheiten braucht jeder Mensch. Ja? Die Antwort ist nein, natürlich unterlassen wir diese Themen nicht, aber man muss sie eben den Leuten so vermitteln, dass sie es verstehen können. Und deswegen langsam machen und eben eine Basis erstmal aufbauen, sodass sie etwas, wenn man sie etwas hören, dass sie es direkt verstehen können. Und das gehört eben zur Weisheit in der Da'wah. Und so wissen wir, dass es eben nicht ausreicht, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala einlädt, dass man einfach nur was erzählt, sondern die Art und Weise, wie man es erzählt, ist eben auch wichtig. Ja. Und warum hat der Autor diesen Hadith jetzt erwähnt? Diesen Hadith Mawquf. Wie gesagt, Hadith Mawquf ist ein Hadith, der bei diesem Sahabi endet. Das heißt, der Sahabi hat das gesagt. Ja. Ganz einfach, weil wenn man mit manchen Leuten über Allahs Namen und Eigenschaften spricht, dann, weil sie es nicht kennen, kann es sein, dass sie eben das für seltsam empfinden. Ja? Manchen Leuten, also die stellen sich dann halt bestimmte Dinge vor, die man eben nicht sich vorstellen darf. Also wenn du jemandem sagst, zum Beispiel, jemand, der sich nicht gut auskennt, ja, in diesem Thema, und du sagst ihm, Allah subhanahu wa ta'ala steigt im letzten Drittel zum Diesseits herab, dann stellt er sich sofort darunter vielleicht vor, vielleicht, dass das, sein Thron jetzt eben nicht besetzt ist. Ja? Aber man muss eben erklären, dass Allahs Eigenschaften sind nicht wie unsere Eigenschaften. Und man muss ihm auch erklären, dass diese Schlussfolgerung, die du gemacht hast, aus dieser einen Tat folgt die andere, gilt eben nicht in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Kannst du nicht einfach so machen. Ja? Oder wenn jemand darunter verstehen würde, dass jetzt Allah subhanahu wa ta'ala in der Schöpfung ist und der Himmel ist über ihm, ihn bedeckt. Ja? All diese Sachen, Geschwister, da muss man eben aufpassen. Wenn man eben den Leuten vorher erstmal erklärt, Allah sagt im Koran, nichts ist ihm gleich und alles, was er sagt, daran glauben wir, aber wie es genau ist, wissen wir nicht. Und jetzt erzähle ich dir etwas, wo du wieder jetzt das direkt anwenden musst. Du darfst nicht daran glauben, wie es wirklich ist. Du darfst nicht, also wie, ich meine, hinterfragen, wie es wirklich ist. Dann ist der andere Mensch vorbereitet darauf. Ja. Ja. Und hier gibt es eine weitere interessante Überlieferung, und zwar Abdul Razzaq in seinem Musannaf, ist eben auch eine Hadith-Sammlung, eine sehr berühmte und bekannte und wichtige, überliefert über Ma'mar, über Ibn Tawus, über seinen Vater, über Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ich lese es mal auf Arabisch vor. Annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi s-sifat istinkaran lidhalik. Faqala ma faraqu ha'ula يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. Abdullah ibn Abbas sah einen Mann, der sich erschrak, als er einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Eigenschaften Allahs gehört hatte. Und er erschrak aber im Sinne von, weil er diese Sache nicht akzeptieren wollte. Ja, also er erschütterte, aber wollte das nicht akzeptieren. Und dann sagte Abdullah ibn Abbas, warum sind diese Leute ängstlich? Warum sind diese Leute ängstlich? Wenn ihnen klare Verse vorgelesen werden, akzeptieren sie sie. Und wenn ihnen mehrdeutige Dinge vorgelesen werden, dann gehen sie zugrunde. Ja? Und dieser Hadith ist bei Abd al-Razzaq überliefert und Ibn Abi Asim in seinem Buch über die Sunnah, und der Isnad bis dahin ist sahih. Und in diesem Hadith ist nicht erwähnt worden, welche Eigenschaft genau erwähnt worden ist. Ja? Und zwar welche Eigenschaft, also noch einmal, Abdullah ibn Abbas hat jemanden gesehen, wie er sich erschütterte, wie er erschrak, als er einen Hadith hörte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über eine Eigenschaft Allahs. Aber welche Eigenschaft, wissen wir jetzt aus diesem Hadith nicht. Aber wenn wir Al-Musannaf aufschlagen, dort finden wir vorher einen anderen Hadith, und zwar über Hammam ibn Munabbih, annahu, ich lese auf Arabisch erstmal vor, geht ein paar Zeilen mehr als der erste, aber das ist wichtig, um diese jetzt zum Beispiel näher zu verstehen. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعرتهم فقال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منكما ملؤها فأما النار فإنهم يلقون فيها ويقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد فلا تمترئ حتى يضع رجله أو قال قدمه فيها فتقول قط قط قط فهنالك تملأ وتزدوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء. Noch auf Deutsch vor, und zwar sagte Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Das Paradies stritt sich mit der Hölle. Das Paradies stritt sich mit der Hölle. Daraufhin sagte die Hölle: Ich bin bevorzugt worden durch die überheblichen Menschen und durch die, also Giganten oder die Tyrannen, besser gesagt, die Tyrannen. Und das Paradies sagte: Was soll das? Warum kommen mir nur die schwachen Menschen rein und die niedrigen Menschen herein und der Abschaum? فقال الله, dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zum Paradies: Du bist meine Barmherzigkeit, durch dich erbarme ich wenig von meinen Dienern. Und zur Hölle sagte er: Du bist meine Strafe, durch dich bestrafe ich, wen ich will von meinen Dienern. Und jeder von euch wird voll werden. Was die Hölle angeht, so werden sie darin hineingeworfen, die ihre Bewohner. Und dann sagt die Hölle immer weiter: Gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr? Und so wird es nicht voll werden. So wird die Hölle nicht voll werden. Bis, jetzt kommt der entscheidende Punkt von diesem Hadith, auf den eben der andere Hadith andeutet, ja, bis Allah sein Fuß oder, sagt der Überlieferer, oder sein Bein, oder umgekehrt, sein Bein oder sein Fuß hineintut, und dann wird die Hölle sagen: Uff, uff, jetzt reicht's, stopp. In diesem Moment wird dann die Hölle voll und zieht sich zusammen, und dein Herr oder Allah und Allah behandelt niemanden von seinen Dienern ungerecht. Was aber das Paradies angeht, also wie wird es voll, das Paradies? Allah wird dafür eine neue Schöpfung hervorkommen lassen. Allah wird also Menschen erschaffen oder eine andere Schöpfung erschaffen und wird sie direkt ins Paradies eingehen lassen, und dadurch wird das Paradies voll werden. Und dieser Hadith ist ebenfalls in Musannaf in Abd al-Razzaq, und der Isnad ist ebenfalls sahih. Und dieser Hadith ist die Erklärung des anderen. Insofern, dieser Mensch hat diese Eigenschaft Allahs, die, in der authentischen Sunna in Sahih al-Bukhari auch erwähnt worden ist, ein Fuß. Wir glauben, dass Allah einen Fuß hat, aber wie es aussieht, wissen wir nicht. Aber die Sache ist im Sahih al-Bukhari erwähnt und erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam und ist hier auch nochmal erwähnt worden in einem anderen weiteren Hadith. Und Abdullah ibn Abbas sagte eben, jetzt verstehen wir es noch einmal, nachdem er diesen Hadith gehört hat und der andere sich gewundert hat, sagte er: Warum haben diese Leute eigentlich Angst? Wenn ihnen klare Verse vorgelesen werden, dann akzeptieren sie sie. Aber wenn da mehrdeutige Sachen, was ist al-mutashabih, was ist genau böse, wenn wir gleich sehen, dann gehen sie zugrunde. Und hier sehen wir, dass wenn man nicht an alle Eigenschaften Allahs glaubt, so wie sie im Koran und der Sunna stehen, dann geht man eben zugrunde. Weil man einen Teil leugnet und einen anderen Teil erst nur daran glaubt. Diese Al-Ayat Al-Mutashabihat, diese mehrdeutigen Sachen, sind von zweierlei Art. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass er eindeutige Verse abgesandt hat und mehrdeutige Verse abgesandt hat. In Surat Al-Imran ganz am Anfang. Und diese mehrdeutigen Verse sind von zweierlei Art. Die erste Art sind, also ich übersetze jetzt mal einfach so, absolute Mehrdeutigkeit. Also Mehrdeutigkeit im Sinne von, die weiß niemand außer Allah, was wirklich damit gemeint ist. Was wirklich die Sache, wie sie wirklich ist, weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und die anderen sind relativ mehrdeutig, weil manche Leute wissen es, manche Leute wissen es nicht. Die Gelehrten kennen es und die anderen kennen es nicht. Ja? Und ein Beispiel dafür, Übrigens, also darauf bezieht sich auch, falls sich jemand interessiert und Al Imran auswendig kennt, in der 7. Ayah gibt es eine Ayah, heißt وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Das heißt, und niemand kennt die Auslegung davon außer Allah, also über die mehrdeutigen Verse. Und dann geht es weiter, also das ist die erste Art, diese Ayah zu lesen. Niemand kennt ihre wahre Auslegung außer Allah, Punkt. Und diejenigen Menschen, neuer Satz jetzt, und diejenigen Menschen, die fest gegründet im Wissen sind, sagen, wir glauben an alles darin. Wir glauben an alles darin. Alles ist von unserem Herrn. Nach dieser Art stehen zu bleiben, dieser Art diesen Vers zu lesen, bedeutet es eben, dass es diesen Vers um die mehrdeutigen Verse geht, die nur Allah kennt. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel sagen die Gelehrten, die Wirklichkeit der Eigenschaft Allahs, das heißt, wie sie wirklich ist, wie Allah wirklich aussieht, wie das Paradies wirklich aussieht, wie die Strafe der Hölle wirklich ist, alles was mit dem Verborgenen zu tun hat und was man nicht gesehen hat. Und oder auch sagen, Beispiel ist die Buchstaben Anfang der Suren, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Hamim, Hamim, Ein Sin Qaf und so weiter. Dies sind Dinge, die Wirklichkeit davon, wie es wirklich sein wird, weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte, wie heißt es, ist überliefert worden über Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma und Ibn Hazm sagte, der Isnad ist sahih. Und ebenfalls sagte Al-Munziri in Al-Targhib, dass der Isnad jayyid ist. Sagte, Laysa fil jannati shay'un mimma fid dunya illa al-asma. Jazakallah. Laysa fil jannati shay'un mimma fid dunya illa al-asma. Und zwar, im Paradies gibt es nichts von dem, was es diesseits gibt. Außer den Namen. Ja? Außer den Namen. Im Jannah gibt es Frauen, hier gibt es auch Frauen, aber nicht die gleichen. Okay. Im Jannah gibt es Erdbeeren, aber die gibt es hier jetzt auch, aber die Erdbeeren außerhalb von der Saison schmecken nicht. Dort schmecken sie immer. Okay. Und so weiter und so fort. Ja. Gold und Silber und die Flüsse und alles mögliche. Alles Dinge, die wir kennen. Weil wenn Allah uns Namen, Sachen beschrieben hat im Paradies, Begriffe neu gegeben hat, die wir nicht kennen, was sollen wir damit anfangen? Wir wissen gar nicht, was es ist. Ja. Und deswegen gibt es ja im Paradies Dinge, die noch nie jemand gesehen hat und die noch gehört haben und an die noch nie jemand gedacht hat. Ja. Das ist ja das Tolle am Paradies. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir also da auch eines Tages reingehen dürfen. Ja. Die zweite Art, diese Ayah zu lesen, ist وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Niemand kennt die wahre Auslegung außer Allah und den festgegründeten im Wissen. Ja? Und über Ibn Abbas ist überliefert worden, aber ich habe darüber keinen authentischen Isnad gesehen. Und zwar, er sagte, أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. Er sagte, ich gehöre zu den tiefgegründeten im Wissen, die der Auslegung, diese Auslegung kennen. Und wenn nicht Ibn Abbas, dann wer sonst? Ja? Aber das weist auch darauf hin, dass Ibn Abbas also der Ansicht war, dass man eben auf die zweite Art stehen bleibt, wie ich eben gerade eben gesagt habe. Ja. Und das bedeutet eben, dass es manche Gelehrte gibt, es gibt Verse, die sind mehrdeutig. Jeder von uns weiß das. Es gibt Verse im Koran, die sind mehrdeutig. Aber es gibt Gelehrte, die es eben erklären können und die wahre Bedeutung kennen, und andere Leute, die nicht so viel Wissen haben, kennen eben die Auslegung von diesen Worten eben nicht. Ja. Und das ist eben mit diesem Vers gemeint. Aber manche Leute, manche Gelehrte denken, dass es im Koran Dinge gibt, deren Bedeutung niemand kennen kann. Und sie sagen, dass die Ayat im Koran über die Eigenschaften Allahs dazu gehören. Und das ist ein gewaltiger Fehler. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Ein Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, gesegnet, damit sie darüber, über seine Verse nachdenken. Damit sie über seine Zeichen nachsinnen. Wie kann es dann also sein, dass man das von Allah von uns verlangt, dass wir über das gesamte Buch nachdenken sollen, verinnerlichen sollen. Und wir machen jetzt eine Ausnahme und sagen, bei den Ayat über die Eigenschaften Allahs, was ja eigentlich das Edelste im gesamten Buch ist und das Interessanteste und wovon unser Glaube abhängt, weil wir glauben an Allah, heißt, was wir glauben an Allah, wir glauben an seinen Namen und Eigenschaften, dass Leute an Allah zu glauben. Jetzt nehmen wir diese Sache, machen wir daraus eine Ausnahme, und das ist natürlich, kann natürlich überhaupt nicht sein. Und wer so etwas sagt, das würde bedeuten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar und die gesamten Sahaba diese Ayat über die Eigenschaften gelesen hätten und nichts davon verstanden hätten. Ja? Und es würde bedeuten, dass diese Eigenschaften nichts mehr sind wie Buchstaben. A, B, C, D, E, F, G. Und wir wissen nicht, was es bedeutet. Nein, wir wissen sehr wohl, dass Ar-Rahman bedeutet der Allerbarme und bedeutet, dass Allah uns erbarmt und bedeutet, dass wir die Barmherzigkeit von Allah verlangen müssen. Ja? Und seine Eigenschaft von Allah. Das wissen wir. Und das ergibt sich daraus. Und wenn das nicht sich daraus ergeben würde, was wäre der Sinn davon, dass es von uns erzählt wird? Weiterhin, وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Als Quraysh den gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam den Al-Abama erwähnen hörte, Ar-Rahman, dann leugneten sie ihn. Und daraufhin hat Allah diese Verse abgesandt, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Und sie sind dem Al-Abama gegenüber ungläubig. Und diese Überlieferung ist also nicht authentisch über Mujahid überliefert, schon gar nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wie gesagt, es ist nichts anderes als, also die Bedeutung davon ist, wie gesagt, haben wir auch schon vorher erwähnt, also ist nichts Neues. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt kurze Pause und dann machen wir danach weiter. Okay, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah. Jetzt schauen wir uns einen weiteren Vers an aus dem Koran. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Nahl, in Surah 16, Vers 83, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Sie erkennen die Gunst Allahs und sie erkennen sie hierauf nicht an. Die meisten von ihnen sind undankbar oder die meisten von ihnen sind ungläubig. Also noch einmal, sie erkennen die Gunst Allahs, die Ni'ma von Allah erkennen sie. Und hierauf erkennen sie sie aber Allah nicht an. Die meisten von ihnen sind undankbar oder die meisten von ihnen sind ungläubig. Gemeint ist, sie erkennen, dass eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala wirklich kommt. Und gemeint ist nicht eine Ni'ma, sondern alle Ni'am. Und dass Allahs Ni'am unendlich viele sind, das wissen wir. Aber sie leugnen, was leugnen sie? Sie leugnen nicht, dass es von Allah kommt, weil das haben wir gerade gesagt. Sie glauben, dass es von Allah kommt. Sie wissen, dass es von Allah kommt. Aber sie leugnen, also sie schreiben diese Ni'ma nicht Allah zu. Ja? Sondern sie schreiben es zum Beispiel einer bestimmten Ursache zu und nicht Allah. Und das ist, wie wenn man zum Beispiel sagt, wie man zum Beispiel, wenn einem etwas Gutes passiert, wenn es zum Beispiel geregnet hat, sagen sie, es hat geregnet, weil die Wolken über uns waren und weil die Wolken eben Regen hatten mit sich und weiß nicht was. Ja? Also sie wollen nicht sagen, es hat geregnet durch die Barmherzigkeit Allahs. Das wollen sie leugnen, wie wir schon gesagt haben am Anfang. Sie wollen auch zum Beispiel sagen, es hat geregnet aufgrund des Sturms, der uns überkommen hat und so weiter und so fort. Ja? Und das ist eine Form von Kufr, wenn man die Gunsterweisung nicht Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, sondern sie leugnet. Und das ist eine Form, und ihr wisst, der Kufr bedeutet auch Undankbarkeit. Und deswegen sagt Allah, وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Deswegen kann man es auf zwei Arten übersetzen. Die meisten von ihnen sind undankbar und die meisten von ihnen sind ungläubig. Obwohl sie sie kennen, schreiben sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu. Die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, ist, was hat dieses Thema mit, oder was hat diese Ayah mit unserem Thema zu tun? Und zwar eben genau das, was wir, und zwar das Folgende: Das Dankbarsein gehört zum vollkommenen Tawhid. Das Dankbarsein gehört zum vollkommenen Tawhid. Und zwar, wenn man nämlich Allah subhanahu wa ta'ala dir zum Beispiel einen Sohn schenkt, dann bist du Allah dafür dankbar, weil er ist derjenige, der dir den Sohn geschenkt hat. Wenn du aber Allah dafür nicht dankbar bist, sondern dem Arzt, der es geschafft hat, zum Beispiel, dass deine Frau wieder fruchtbar ist, dann bist du, dann ist es eine Form von Kufr, wenn du eben leugnest, dass es von Allah kommt. Klar, ja. Wenn du leugnest, von Allah kommt. Aber wenn man zum Beispiel sagt, also ich habe etwas geerbt bekommen von meinem Vater, nachdem er gestorben ist, dann ist natürlich keine Form von Kufr, wenn man es einfach meint, im Sinne von, man hat es von ihm bekommen, wer es hinterlassen hat, weil Allah hat bestimmt, dass wenn jemand stirbt, dann bekommen die Angehörigen, die Hinterbliebenen bekommen etwas vom Erbe. Aber wenn man damit sagen will, dass es eben nicht von Allah kommt und es leugnet, dann ist es noch schlimmer. Ja? Wie zum Beispiel, und das ist, was Mujahid meinte, als er in etwa sagte, huwa qawlu ar-rajul hadha mali warithtuhu an abai. Und zwar sagt er als folgendes Beispiel, hiermit ist gemeint, wenn jemand sagt, dieses Vermögen habe ich von meinen Großvätern oder von meinen Vätern, von meinem Vater geerbt. Ja? Und damit wollte er sagen, wenn man eben diese Gunsterweisung nicht Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, sondern wirklich meint, dass es eben von eigenem Vater kommt und nicht von Allah. Das eben leugnet, dass es von Allah kommt. Oder Aun ibn Abdullah sagte, yaqulun laula fulan lam yakun kada. Wenn man sagt, wäre da nicht die Person so und so, dann wäre das und das nicht passiert. Das heißt, man macht die Sache abhängig von einer bestimmten Person. Ja? Und auch hier kommt es wieder darauf an, wenn die Person wirklich eine Ursache war, okay. Aber wenn die Person keine Ursache gewesen ist, dann ist es eine Katastrophe. Und wenn die Person eine Ursache gewesen ist, wenn die Person keine Ursache gewesen ist, überhaupt keine Ursache gewesen ist, wie zum Beispiel tote Menschen, ja, dann kann es eben, weil dann ist es eine Form von großen Schirk, wie wir schon am Anfang gelernt haben. Und zwar, wie man sagt, also wäre da nicht der rechtschaffende Mensch so und so, der im Grab so und so liegt, dann wäre das nicht, dann wäre mein Sohn mir nicht geboren worden. Das wäre eine Form von großem Schirk. Und wir haben ja, gelernt, dass es drei, eben diesen Themen drei Kategorien gibt. Erstens diejenige, dass man jemandem etwas zuschreibt, der mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun haben kann, wie ein toter Mensch. Dass man ihm irgendwie zuschreibt, dass er etwas begangen hat. Das wäre großer Schirk. Und die zweite Form haben wir gesagt, wenn man eine Ursache einer Sache zuschreibt, die eigentlich keine Ursache ist, weil sie weder nachweisbar eine Ursache ist, noch Allah oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ursache uns mitgeteilt haben. Ja? Wie zum Beispiel jemand einen Armreifen anzieht und sagt, dadurch wird man geheilt. Und wenn man, das haben wir gesagt, ist eine Form des kleinen Schirk. Aber wenn jemand zum Beispiel eine Tablette einnimmt, haben wir gesagt, und es ist eine Sache, die nachweisbar hilft, dann ist es keine Form von Schirk. Ja? Es sei denn, man würde leugnen, dass Allah derjenige ist, der diese Sache, also diese Ursache gesetzt hat. Oder Ibn Qutaybah, rahimahullah, sagte, yaqulun, hadha bi shafa'ati alihatina. Oder wenn man, wie die Götter gesagt haben, dies ist passiert durch die Fürsprache unserer Götter. Ja, das ist natürlich eine klare Form von Schirk, weil sie glauben, dass wenn zum Beispiel irgendwas Gutes passiert ist, dann hat eben Al-Uzza, eine ihrer Gottheiten, bei Allah subhanahu wa ta'ala Fürsprache eingelegt, das endlich regnen soll. Und das wäre natürlich eine große Form von Schirk. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به أبو العباس رحمه الله تعالى gemeint ist Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Er sagte, nachdem er den Hadith erwähnt hat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, heute sind von meinen Dienern manche als Gläubige mir gegenüber aufgewacht worden und manche als Ungläubige. Und ihr kennt den Hadith, derjenige, der gesagt hat, der Regen ist zu uns gekommen aufgrund der Barmherzigkeit Allahs, der ist mir gegenüber gläubig, ungläubig gegenüber den Wolken, und derjenige, der gesagt hat, uns ist der Regen gekommen aufgrund der Wolken so und so, der ist ungläubig mir gegenüber und gläubig den Wolken gegenüber. Nach diesem Hadith sagte Ibn Abu al-Abbas, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Solche Aussagen gibt es im Buch Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam öfter, in denen Allah subhanahu wa ta'ala jemanden verunglimpft oder jemanden kritisiert, der Allahs Gunsterweisung jemandem anderes zuschreibt und ihm dabei zum Beigesellten gemacht. Oder manche Salaf sagten, das heißt uns vorausgegangen, rechtschaffenen Menschen, es ist wie wenn du sagst, كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على أسئلة كثيرة. Also manche uns vorausgegangenen Menschen haben gesagt, es ist genauso wie wenn du sagen würdest, das ist auch eine Form, die verboten ist, und zwar, also wenn man zum Beispiel auf dem Schiff gefahren ist und man ist gut angekommen, sagt man, ja, wir hatten Alhamdulillah Alhamdulillah, das wäre schon gut, ja, wenn man sagen würde, aber man sagt, wir sind gut angekommen, weil wir hatten guten Wind, der Wind hat in die richtige Richtung geblasen, oder wir hatten einen guten Kapitän gehabt, oder andere Sachen, die ähnlichen wie dieses, ja. Man soll eben die Sache immer Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, und deswegen Alhamdulillah haben wir uns daran gewöhnt, als Muslime immer Alhamdulillah zu sagen. Das ist Allah, alles so gebührt Allah. Außerdem, liebe Geschwister, die Ursachen, an die wir glauben, teilweise, und die wir übertriebenermaßen glauben, sie können manchmal wirken, manchmal nicht. Wie wir gesagt haben, die gleiche Ursache, die ein Mensch einnimmt, zwei Kranke nehmen die gleiche Medikament ein, bei dem einen wirkt es, beim anderen nicht. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim, laysa as-sanatu an la tumtiru, bal as-sanatu an tumtaru, thumma la tumbitu al-ard. Er sagte, Dürre bedeutet nicht, dass es keinen Regen gibt, sondern Dürre bedeutet, dass es regnet, aber daraufhin trotzdem nichts wächst von der Erde. Also sehen wir, dass dieser Regen, der kommt, muss nicht immer die Sachen erfüllen, die wir von ihm erwarten. Ja? Es gibt eben nämlich Sachen, die davon abhalten können. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.